Aufbruch nach Süden. Natürlich war die Fähigkeit der Sapiens, in großen Gruppen große Tiere zu jagen, auch im hohen Norden von Vorteil. Jedes erlegte Mammut war wie eine Art Supermarkt für sie, mit einer gigantischen Fleischtheke. Immerhin wogen manche Mammuts bis zu 12 Tonnen. So viel Fleisch konnten die Leute gar nicht auf einmal essen. Also lernten sie, es haltbar zu machen, durch Räuchern oder Einfrieren. Aus der Haut und dem Fell der Tiere nähten sie sich warme Mäntel und Stiefel. Die größeren Knochen nutzten sie als Zeltstangen, die kleineren verarbeiteten sie zu Werkzeugen. Aus dem Elfenbein schnitzten sie Schmuck, wie die Armbänder aus Sungir, und Kunstgegenstände, wie den Löwenmenschen. Vor Einbruch des Winters ging manchmal ein kompletter Sapiensstamm gemeinsam auf Mammutjagd. Fleisch, Fell und Elfenbein wurden anschließend geteilt. Jede Gruppe bekam etwas ab. Zusätzlich sammelten die Gruppen natürlich auch noch andere Arten von Nahrung und Holz. Im Winter zogen sie sich dann zum Schutz vor der Kälte in eine Höhle zurück. Solange die Schneestürme über das Land fegten und es nur wenige Stunden am Tag hell war, harrten sie dort aus, um ein wärmendes Lagerfeuer geschart. Zum Zeitvertreib dachten sie sich wilde Geschichten über Mammuts, Geister und Wesen aus, die halb Mensch, halb Löwe waren. Oder sie sangen und erzählten sich Witze, während sie Mäntel aus Mammutfell und Schuhe aus Mammuthaut nähten und Perlen aus den Stoßzähnen schnitzten. Wenn sie hungrig waren, gingen sie in den kältesten Teil der Höhle, eine Art natürlichen Gefrierschrank, schnitten sich ein paar Mammutsteaks ab und brieten sie über dem Feuer. Die kunstvollen Fuchszahnmützen und Gürtel, die man in Sungir fand, beweisen, dass Mammutjäger nicht einfach nur irgendwie überlebten, sondern dass es ihnen relativ gut ging. Sie vermehrten sich und breiteten sich im hohen Norden aus, immer auf der Jagd nach Mammuts, Wollnashörnern oder Rentieren und an den Küsten nach Fisch. Wenn es in einer Gegend keine großen Zotteltiere oder Fische mehr gab, zogen sie weiter und jagten woanders, bis sie eines Tages von Sibirien nach Alaska gelangten und den amerikanischen Kontinent entdeckten. Ganz nebenbei sozusagen, denn davon ahnten sie natürlich nichts. Für unsere Vorfahren war Amerika einfach nur eine Verlängerung Sibiriens, genauso wie für die Mammuts und Fischschwärme, denen sie hinterherzogen. Von Alaska aus wanderten die Sapiens südwärts und breiteten sich im ganzen restlichen Amerika aus. Lebten sie im hohen Norden und an der Küste vor allem von der Großwildjagd und vom Fischen, änderten sie nach und nach ihre Lebensweise, denn du weißt ja, Sapiens sind sehr flexibel. Sobald sie in eine neue Gegend kamen, machten sie sich schnell mit den unbekannten Pflanzen und Tieren vertraut, überlegten sich geeignete Jagdmethoden, entwickelten praktische Werkzeuge und passten sich insgesamt den neuen Lebensbedingungen an. Gut möglich, dass die Urenkel der sibirischen Mammutjäger bereits in den Sümpfen des Mississippi-Deltas lebten. Statt mit langen Mammutpelzmänteln liefen sie halbnackt herum. Statt den Mammutherden über die gefrorene Tundra zu folgen, knüpften sie Netze und zogen Schalentiere aus dem Fluss. Sie vergaßen, wie Mammutsteak schmeckt, und lernten Krebsfleisch lieben. Vielleicht verblasste auch ihr Glaube an den Löwenmenschen, und sie dachten sich stattdessen Geschichten über einen Alligatormenschen aus, dessen Geist irgendwo in den Sümpfen lebte.